1. Konter Bay, Volker, M. Zuzuhoren und Gebt Act, Nationen. Die Erderund als, was Sie Erfeld, der Erdkreis und als, was auf im Wachst, Solen Horen. 2. Den Jawe ist Zornig über El Volker und Ergrund über all Eier hier, hat Sie dem Bandgeweten der Schlachtenpreis gegeben. 3. Ira schlagen in wer den Hingewerfen deligen, der Gestank Ira leichen word auf Steigen und die Berge wer den von ihrem Blatze fließen. 4. Das gesamte Himmelschier word sich auflosen, der Himmel word sich wie ein Buttroll zusammen rollen und all sein Stern wer den verwelken, wie lobem Weinstock oder welke Blatterem Feigenbaum abfallen. 5. Den mein Schwert ist im Himmel getränkt worden, nun fahrt es herabauf Edem und das von mir zum Gericht bestimmt Vogue. 6. Jawe Schwert trieft von Blut und ist wohl von Fett, von Blut der Lammer und Bock, von Nierenfett der Widder, den Jawe holt ein Opfer in Bosra und ein großes Schlachten im Land Edom AB. 7. Will Doxen wer den Zusammen mit Jenen Niedersinken und Farren mit den Stirren, Land word von Blut trunken sein und Boden von Fett strotzen. 8. Dennis ist ein Tag der Rasch von Jawe, ein Jar der Vergeltung für die Sash Zions. 9. Edoms Bake where den sich in Peck verwandeln, und sein Erdreich in Schweffel, so das sein Land zu brennendem Peck word. 10. Weder nacht noch bei Tage word es erloschen, sein Quam word für immer aufsteigen, von Geschlecht zu Geschlecht word es was leigen, und niemand word es gemmels durch wandern. 11. Pelikan und Rodemel where den es in Besitz nemen, u und Rabe where den darin wohnen. Jawe word deruba die meschne der Oden das senkblader leer orspannen. 12. Sein Adel word niemand den mehr finden, der das kanitem orsraft, und el sein Führer where den zunigti where den. 13. In seinen palasten where den dornen aufschießen, nesseln und distellen in seinen festungen, sie where den zur wohnung von Schakalen und zu einem gehege für Strauss. 14. Wildkatzen werden dort Schakalen begegnen und Boxgeister einander treffen. Ne die Lilith word dort rasten und ein Ruhestat für sich finden. 15. Dort nistet und hekt die Falschlange, legt die Iron brutet in ihrem Schatten, ne way hen sammeln sich dort, ein zur anderen. 16. Forscht in der Schrift Jahwehs und Lestnack, Kinis von ihnen ist ausgeblieben, Kinis vermis das ander. Den sein Mund war es, der ist geboten, und sein Geist, der sie versammelt hat. 17. Selbst hat ihnen das Los geworfen, und sein Hand hat das Land mit der Messchen unter sie verteilt. Auf immer werden sie es besitzen, von Geschlecht zu Geschlecht werden sie darin wohnen.